بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Heute kommen wir zum nächsten Kapitel über diejenigen, die Zakat verdienen und diejenigen, die kein Zakat verdienen. Liebe Geschwister, nachdem wir jetzt gelernt haben, wer Zakat zahlen muss und wie man die Zakat hergibt, muss man auch wissen, wem man die Zakat geben darf und muss. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Kategorien von Menschen, die genau 8 an der Zahl sind, klar gemacht. Er sagte in Surah At-Tawbah, in Surah Nummer 9, Vers 60, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ, die Almosen sind nur für die Armen, وَالْمَسَاكِينَ, die Bedürftigen, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, diejenigen, die damit beschäftigt sind, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, وَفِي الرِّقَابِ, den Loskauf von Sklaven, وَالْغَارِمِينَ, die Verschuldeten, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, auf Allahs Weg, وَابْنِ السَّبِيلِ, und für den Sohn des Weges, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, als Verpflichtung von Allah, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, Allah ist allwissend und allweise. Darin hat Allah subhanahu wa ta'ala uns 8 Kategorien von Menschen erwähnt. Und es sind diejenigen, denen man Zakat geben darf und muss. Und man darf niemand anderes Zakat geben, außer diesen 8 Kategorien unter Übereinkunft der Ulama. Und die Sheikh al-Islam, rahimahullah, hat gesagt, dass man die Zakat einer von diesen 8 Kategorien geben muss, wenn sie vorhanden sind. Und wenn nicht, gibt man es denjenigen Kategorien, die vorhanden sind. Und wenn das also auch nicht der Fall ist, dann muss man sie in das Land bringen, wo sie vorhanden sind. Und dass die Zakat ausschließlich für die Muslime ist, bis auf einen kleinen Teil der Kuffar, ist eine Übereinkunft unter den Ulama. Und deswegen sagte er weiterhin, soll man Zakat nur jemandem geben, der es verwendet, um Allah gegenüber gehorsam zu sein. Das heißt, dieses Geld verwendet, um halal Dinge damit zu machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Zakat als eine Pflicht gemacht und als eine Hilfe gemacht für diejenigen, die sie brauchen, damit sie ihm gehorchen. Und für diejenigen von den Gläubigen, die es brauchen oder die ihnen helfen. Wer also nicht betet zum Beispiel und trotzdem Zakat gebraucht, soll man diese Person das nicht geben, weil sie ein Sünder ist. Bis er sich Allah reuevoll zuwendet und sich daran hält, das Gebet zu verrichten. Zitat Ende. Und deswegen darf man es niemandem anderes geben, außer diesen 8 Kategorien. Und man darf es auch nicht geben für wohl irgendwelche guten Zwecke, allgemein gesehen, die nicht zu diesen Kategorien fallen. Wie zum Beispiel das Bauen von Moscheen oder das Bauen von Schulen oder ähnliche. Aufgrund der Aussage Allahs, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ, bis zum Ende des Verses. Und das Wort إِنَّمَا weist darauf hin, dass nur diese 8 Kategorien erlaubt sind und nicht andere. Ja. Als würde er sagen, man darf es nur diesen 8 Kategorien geben und keinen anderen. Und diese 8 Kategorien kann man einteilen sind die folgenden. Die erste davon sind das, was man auf Arabisch bezeichnet als Faqir. Faqir oder Plural Fuqara. Und hier in diesem Vers übersetzt als die Armen. Und die Armen oder der Faqir im Arabischen ist jemand, der noch bedürftiger ist als der Bedürftige. Also ihm geht es noch schlechter als dem Miskin. Dem Faqir in diesem Vers geht es noch schlechter als dem Miskin. Und manchmal verwendet man Faqir für Miskin und manchmal verwendet man Miskin auch für Faqir. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese beiden Worte hintereinander verwendet hat, als eine Aufzählung, weist darauf hin, dass was anderes damit gemeint ist. Und die Begründung, warum es den Fuqara noch schlechter geht als den Masakin, dem Faqir, dem in diesem Vers übersetzt, als den Armen noch schlechter geht als den Bedürftigen, ist erstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers mit den Armen angefangen hat, mit dem Fuqara angefangen hat. Und er fängt mit dem Wichtigsten an. Er fängt mit dem Wichtigsten an. Und die Fuqara oder die Armen oder der Faqir ist jemand, der nicht das vorfindet, was ihm genügt. Der nicht das vorfindet, was ihm genügt. Noch genauer gesagt, weniger als die Hälfte dessen vorfindet, was ihm genügt. Wenn er also zum Beispiel monatlich 300 Euro bräuchte, um zu leben, und er hat weniger als 150 Euro, dann ist er ein Fakir. Und er ist auch nicht imstande, Geld zu erwerben. Diesen Leuten darf man Zakat geben, bis sie das, sagt man, bis sie das bekommen haben, was für sie ausreicht. Und die zweite Kategorie, und wie weiß man, dass jemand ein Fakir ist? Entweder man kennt die Person oder zwei vertrauenswürdige Menschen bezeugen, dass eine Person arm ist. Oder es gibt äußerliche Anzeichen oder der Arme sagt selbst, dass er arm ist und man vertraut ihm. Wenn aber jemand arm ist oder wenn jemand behauptet, arm zu sein und man ist überzeugt davon, dass er gar nicht arm ist und man gibt ihm Zakat, dann muss man es noch einmal herausgeben. Dann gilt dieser Zakat nicht. Denn man darf bei den Gottesdiensten nur aufbauen, entweder auf Gewissheit, Yaqin, oder auf Ghalabatu Dhann. Das heißt, wenn man überzeugt ist, also man ist nicht im Zweifel 50-50, sondern man ist eher in Richtung Gewissheit geht das. Also 70% überzeugt etwa. Dann darf man danach handeln. Und das ist ein Grundsatz, der gilt auch für die Fatawa der Gelehrten. In vielen Angelegenheiten des Fiqh gibt es keinen Yaqin, gibt es keine Gewissheit, sondern man sagt, das ist die richtigere Ansicht aufgrund der und der Belege. Das ist oft nicht Gewissheit, sondern Ghalabatu Dhann. Man ist einfach davon überzeugt, dass das die richtigere Ansicht ist. Und der Mufti darf gemäß seiner Überzeugung eine Fatwa geben und muss nicht Gewissheit haben. Wenn doch Gewissheit besser ist, aber man kann nicht in jeder Angelegenheit Gewissheit haben. Naam. Das heißt, wenn man jemandem gegeben hat, obwohl man überzeugt war, dass die Person gar kein armer Mensch war, dann muss man Zakat wie noch ein zweites Mal herausgeben. Das erste gilt nicht als Zakat. Und es ist auch die Pflicht derjenigen Person, die es bekommen hat, es eigentlich zurückzugeben. Denn für sie ist das Geld nicht halal. Für sie ist das Geld nicht halal. Und wenn zum Beispiel, dann die zweite Kategorie von denjenigen, denen man Zakat geben darf, sind Al-Masakin. Das ist der Plural von Miskin. Übersetzt in diesem Vers als Bedürftige. Ihnen geht es besser als den Fuqara, dem Fakir, dem Armen. Der Miskin findet vor mindestens die Hälfte dessen, was er braucht. Braucht er also zum Beispiel für sich und seine Familie 1000 Euro, dann hat er 500 oder noch mehr. Aber unter 1000. Und der gehört auch zu denjenigen Menschen, denen man Zakat geben darf. Und warum geht der Beweis dafür, dass es dem Miskin besser geht als dem Fakir, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wo er in Surat al-Kahf die Besitzer des Schiffes als Masakin bezeichnet hat. Und sie waren Besitzer eines Schiffes. Und trotzdem waren sie Masakin. Und deswegen, wenn zum Beispiel ein Miskin 5000 Euro verdient, aber 10.000 braucht, gibt man ihm nur die Differenz dessen, was er benötigt. Zum Beispiel für ein ganzes Jahr gibt man ihm das, was er benötigt, als Differenz. Man darf ihm nicht mehr geben als das. Gibt man ihm mehr und der Miskin merkt oder der Fakir merkt, dass er diesen Überschuss nicht braucht, muss er ihn zurückgeben. Denn ihm gehört das nicht. Und deswegen muss man, wenn man sich nicht sicher ist, nachfragen, was diese Person benötigt. Die dritte Kategorie von Leuten, die Zakat verdienen, sind Al-Amiluna alayha, wie im Vers erwähnt. Al-Amiluna alayha ist erwähnt im Vers, übersetzt als die damit beschäftigt sind, die mit dem Zakat beschäftigt sind. Es sind diejenigen, die es auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat und die die Zakat eingesammelt haben von den verschiedenen Menschen. Die Zakat, die damit beauftragt waren, die Zakat von den verschiedenen Menschen einzusammeln. Und sie sammeln es ein und bewahren es und verteilen es dann. Und nach mancher Ansicht gehört das Verteilen, also wenn es bestimmte Menschen gäbe, die nur fürs Verteilen zuständig wären, gehört das nicht zu dieser Kategorie von Menschen, weil ursprünglich gesehen muss der Muslim den Zakat selbst verteilen. Und er macht es für einen, ist quasi wie ein Wakil, wie jemandem, den man beauftragt hat. Und diese Person steht, oder dieser Person steht kein Zakat zu. Und sie erhalten denjenigen Betrag vom Zakat, also diese Leute, die Zakat einsammeln, erhalten einen Teil des Zakat, so viel wie ihnen zusteht, wenn man so eine Arbeit verrichtet. Ja, praktisch wie ein Gehalt bekommen sie, oder eine Belohnung dafür, dass sie das gemacht haben. Und es sei denn, der Wali al-Amr, der Regierende, hat für sie Gehälter ausgemacht, die sie monatlich erhalten, dann steht ihnen selbstverständlich, wenn sie solche Gehälter bekommen von Baitul Mal, von der Staatskasse, dann steht ihnen vom Zakat-Geld nichts mehr zu. Wie es zum Beispiel, sagte der Gelehrte, heutzutage der Fall ist. Und das heißt, dass diejenigen, die diese Zakat einsammeln, Geld bekommen von der Regierung. Na. Was ist aber, wenn diese Personen selbst arm sind? Dann erhält er Geld wegen der Arbeit, das Geld, was er verdient. Und danach, wenn er dann noch Geld braucht, weil er ein Miskin ist oder ein Fakir sogar ist, dann bekommt er die Differenz, die er auch noch braucht, zusätzlich. Die vierte Kategorie von Leuten, die Zakat verdienen, sind Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Al-Mu'allafatu Qulubuhum wurde übersetzt im Vers als diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen. Und damit ist gemeint, dass man die Herzen dieser Personen gewinnt, indem man ihnen Zakat gibt. Und sie sind von zwei Kategorien. Es gibt zwei Arten von Menschen, deren Herzen man gewinnen möchte. Die einen sind Kuffar und die anderen sind Muslimun. Der Kafir, ihm gibt man einen Teil des Zakat, wenn man Hoffnung hat, dass man ihn dadurch für den Islam gewinnt. Damit seine Absicht, seine Niyya gestärkt wird, in den Islam einzutreten. Und damit sein Wunsch nach dem Islam noch größer wird. Selbst wenn er reich wäre, das heißt, wenn der Regierende, der Mann der Ansicht ist, dass dieser Kafir, wenn man ihm vom Zakat gibt, dadurch ein größeres Interesse am Islam gewinnt und dass er dadurch vielleicht in den Islam eintritt, dann darf man dieser Person geben, auch wenn sie nicht ein armer Mensch ist. Auch wenn sie kein armer Mensch ist, diese Person. Na. Und manche Leute fragen sich und sagen, ist das nicht eine Art Betrug, dass man jemandem Geld gibt, damit er den Islam liebt und in den Islam eintritt? Und die Antwort lautet, nein, es ist kein Betrug. Aufgrund der einfachen Antwort darauf. Und zwar, es kann sein, dass jemand zwischen ihm und dem Islam eine Barriere ist. Eine Wand ist, eine Scheidewand ist, ein Vorhang ist, durch den er die Wahrheit nicht sehen kann. Und wenn man ihm diesen Vorhang, diese Wand wegnimmt, aufbricht, und man ihm, indem man ihm im Zakat gibt, und er dadurch die Muslime kennenlernt, lernt er die Wahrheit kennen. Weil es kann öfter der Fall sein, dass es nicht der Fall ist, also er ist deswegen nicht Muslim geworden, weil er den Islam nicht kennengelernt hat. Und nicht, weil er den Islam nicht will. Und so auf diese Art und Weise lernt er den wahren Islam kennen und gewinnt Zuneigung dem Islam gegenüber und automatisch lernt er die Muslime kennen und die Wahrheit kennen und er wird inshallah dadurch den Islam kennenlernen, wie er ist, und dann den Islam annehmen, wenn Allah für ihn bestimmt hat, dass er den Islam annehmen soll. Insofern ist es eine gute Sache, um die Augen des Menschen zu öffnen. Denn wie viele Herzen wurden schon erobert, indem man jemandem gegenüber einfach eine gute Tat erwiesen hat und nichts anderes. Oder man darf ihm auch geben, wenn dadurch das Übel von ihm, von den Muslimen abgewendet wird. Na, oder das Übel von anderen Menschen, die nicht angegriffen werden dürfen. Und ebenso der Muslim kann es sein, dass er zu Al-Mu'allafati Qulubuhum gehört, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, damit sein Iman, damit sein Glaube gestärkt wird. Oder ähnliches. Oder damit man eben zeigt, dass die Muslime eine Gemeinschaft sind und Geschwister sind und sich gegenseitig stärken. Na. Und nach manchen Gelehrten macht man das nur, dieser Kategorie von Menschen gibt man nur Zakat, wenn der Islam schwach ist. Weil sie begründen es damit, dass die Ansicht war von Umar und Uthman und Ali radiallahu anhum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und dass sie diesen Menschen den Zakat nicht gegeben haben, weil es dazu keine Notwendigkeit gegeben hat. Der Islam war stark. Wer den Islam kennenlernen wollte, konnte ihn kennenlernen, brauchte keine Angst haben. Und es gab keine Barrieren. Und deswegen hat Umar radhiallahu anhu entschieden, zum Beispiel, dass diese Leute keinen Zakat bekommen. Aber die Mehrheit der Ulama und Sahaba setzten diese Gruppe nicht außer Kraft und gaben es ihnen. Und als Beispiel haben wir unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat, also als Beispiel dafür, dass man dieser Kategorie von Menschen Zakat geben darf. Und so hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tage von Hunain, an der Schlacht von Hunain, Al-Abbas und Muawiyah und anderen 100 Kamele gegeben. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. 100 Kamele gegeben, jeweils 100 Kamele gegeben, damit sie für den Islam gewonnen werden. Na. Und ebenso haben wir ein weiteres Beispiel im Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Zwar wissen wir im Hadith, der bei Tirmidhi ist, mit Al-Jami' ist, mit Hadith Sahih. Und zwar der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat einige Leute von den Ansar zusammengerufen. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nasan min al-Ansar. Und es ging nämlich darum, dass nachdem die Kriegsbeute verteilt worden ist, waren die Ansar bedrückt und darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verschiedenen Menschen Zakat gegeben hat, obwohl sie doch diejenigen sind, die dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zum Sieg verholfen haben und die Muhajirin aufgenommen haben und so weiter und so fort. Und sie haben gedacht, dass sie eher ein Anrecht haben auf den Zakat, auf die Ghanima. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Hal fikum ahadun min ghayrikum, und so weiter und so fort, das ist unwichtig. Und er wurde, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte über die Quraysh, warum er ihnen von dieser Kriegsbeute gegeben hat. Er sagte: Inna Quraishan hadithu ahdihim bi jahiliya wa musiba. Das heißt, die Quraysh, das Volk von Quraysh, war erst noch vor kurzem keine Muslime, kein muslimisches Volk. Und sie sind sogar als Musiba bezeichnet, wie eine Katastrophe noch. Das heißt, sie sind noch sehr weit weg vom Status der Ansar. وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجْبِرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ. Er sagte, und ich wollte sie trösten und ihre Herzen gewinnen. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: أَمَا تَرْضَوْنَ أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم. أجزانت الله صلى الله عليه وسلم sagte: Seid ihr etwa nicht damit zufrieden, o ihr Ansar, dass die Menschen mit dem Diesseits zurückkehren und ihr kehrt zurück mit dem Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم zu euren Häusern? قالوا بلى. Sie sagten doch. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. Der الله صلى الله عليه وسلم sagte dann als noch weiterer Trost zu ihnen: Hätten die Menschen alle einen bestimmten Weg, eine Oase ausgewählt oder einen bestimmten Weg ausgewählt und die Ansar hätten einen anderen Weg ausgewählt oder andere Oase ausgewählt, um durchzulaufen, dann würde ich den Weg der Ansar wählen oder die Oase der Ansar wählen. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und all dies hat er gemacht, das ist ein Beweis, dass er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den jenigen, deren Herzen er gewinnen wollte, Spenden gegeben hat oder etwas gegeben hat, besser gesagt, damit ihre Herzen gewonnen werden. Na. Die sechste Kategorie sind Ar-Riqabe. Ar-Riqabe für den Loskauf von Sklaven. Und zwar ist gemeint hiermit diejenigen Ar-Riqa, der Plural von Riqabe, also die Sklaven, Al-Mukatabun. Mukatab ist ein Sklave, der mit seinem Herrn einen Vertrag ausgemacht hat. Und sein Herr sagt zu ihm, wenn du so und so viel Geld bezahlst, dann lasse ich dich frei. Und er lässt den Sklaven arbeiten und gibt ihm einen Anteil ab. Und somit kann der Sklave sich freikaufen. Und wenn bekannt ist, dass ein Sklave zum Beispiel 10.000 Euro zahlen muss, damit er freikommt, dann darf man diesem Sklaven helfen. Dann darf man diesem Sklaven helfen, dass er sich befreit und von dieser Sklaven, von dem Status des Sklaven befreit wird. Und na, es ist auch erlaubt für den Muslim, dass er einen Sklaven kauft und ihn damit befreit. Dass er einen Sklaven kauft, um ihn dann zu befreien. Und nach Ansicht mancher Ulama darf man mit dem Zakah die muslimischen Gefangenen freikaufen. Und sicherer ist es, besser ist es, dass man es nicht mit dem Zakah-Geld macht, weil sie sind ja keine Sklaven in dem Sinne, sondern sie sind Gefangene. Na. Der sechste Kategorie von Leuten, die Zakat verdienen, ist Al-Gharim. Al-Gharim, hier übersetzt im Vers als die Verschuldeten. Die Verschuldeten. Es sind Verschuldete, aber es gibt zwei Arten von Verschuldeten. Die erste Art von Verschuldeten, Menschen, sind diejenigen, die Frieden stiften möchten zwischen den Menschen, zum Beispiel zwischen zwei Stämmen oder Völkern oder was auch immer, und es kam zu Blut vergießen und die einen müssten den anderen Blutgeld zahlen und dadurch entsteht natürlich Hass und Feindschaft und Feindseligkeit und dann kommt ein Mensch und möchte zwischen den beiden Frieden stiften und macht einfach Folgendes: Er leiht sich Geld, um es derjenigen Partei zu geben, die das Geld verlangt hat, um damit Frieden zu stiften und den Streit zu schlichten. Und das darf er machen, um die Fitna, um die Unruhe auszulöschen. Um das Feuer der Unruhe auszulöschen. Also er leiht Geld, um es denjenigen Personen, die das Geld verlangt, zu geben, um einfach den Streit zu schlichten, sodass die anderen das Geld nicht mehr zahlen müssen. Und das ist eine gewaltige, gute Tat. Und es gibt ein extra Kapitel im Fiqh, was heißt As-Sulh, das Friedenstiften oder das Schlichten. Und deswegen darf dieser Person darf Zakat gegeben werden, damit sie ihre Schulden ausgleicht, die sie auf sich geladen hat, nicht wegen sich selbst, sondern wegen dem Schlichten von Streiten, von Streitigkeiten. Und darin ist auch ein Ansporn, dass man Frieden stiftet und das ist auch ein Beweis dafür, dass nicht jede Art von Geldausleihen verpönt ist. Dass nicht jede Art von Geldausleihen verpönt ist, sondern vielmehr, wenn man dadurch Frieden stiften möchte oder Geld ausleiht, weil man es braucht und man auch die Absicht hat, das Geld zurückzuzahlen, dann ist es eine gute Sache, dass man Geld ausleiht. Dann ist es eine gute Sache, Geld ausleiht, und Allah subhanahu wa ta'ala wird einem helfen, diese Schulden wieder zu begleichen. Unter anderem dadurch, dass er als Zakah für denjenigen, der Geld auf sich geladen hat, um Frieden zu stiften, gesetzlich gemacht hat, dass diese Person Zakah erhalten darf. Und sogar darf dieser Gharim, der Schulden auf sich geladen hat, um Frieden zu stiften zwischen den Menschen, darf sogar Zakah verlangen. Er darf sogar Zakah verlangen, wie es bei Sahih Muslim heißt, und Abu Dawud und Nasa'i, in der Geschichte von Qabisa, radiallahu anhu, er sagte, tahammaltu hammalah. Also, er sagte, ich habe so eine Last auf mich genommen, das heißt Geld geliehen, um damit Frieden zu stiften. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا Das heißt, mach weiter, bis zu uns die Sadaqa kommt, die Zakah kommt, فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا Dann befehlen wir, dass du davon einen Anteil bekommst. Ja. Alhamdulillah. Die zweite Art von Gharim ist jemand, der Schulden nicht für jemand anderes auf sich genommen hat, sondern Schulden für sich selbst aufgenommen hat. Wie zum Beispiel, dass man sich selbst freigekauft hat von Kuffar. Man war gefangen, man hat Schulden auf sich genommen, damit man sich von dem Kuffar freispricht. Oder überhaupt hat man Schulden und man kann sie nicht begleichen. Dann darf man dieser Person auch Zakah geben, also eine Person, die Schulden hat, die diese Schulden nicht begleichen kann, aufgrund der Aussage Allahs, Wal-Gharimin, und das sind die Verschuldeten. Aber man soll fragen, was der Grund der Verschuldung war. Wenn die Verschuldung dadurch entstanden ist, dass die Person etwas gemacht hat, was haram ist, was verboten ist, dann darf man dieser Person keinen Zakah geben. Denn das führt dazu, dass man diese Person auch noch unterstützen könnte dadurch. Oder genauso eine Person, die bei den Shahawat al-Mubaha, das heißt Dinge, denen man natürlicherweise nachgeht und die auch halal sind, Mubah sind, meine ich jetzt, die Mubah sind, aber man hat darin übertrieben, wie zum Beispiel dem Kauf von Autos oder von Häusern, dann dieser Person gibt man auch keinen, dieser Person begleicht man auch nicht ihre Schulden. Drittens sind dann Menschen, die andere Mubah-Dinge gemacht haben oder wie sogar Pflicht waren. Dieser Person darf man Zakah geben, wie zum Beispiel Personen, die Operationen auf sich nehmen mussten, um dadurch ein Leben zu retten oder ihr eigenes Leben zu retten und so weiter und so fort. Na. Okay. Aber angenommen, eine Person hat Schulden auf sich genommen, aufgrund einer verbotenen Sache. Und man weiß von dieser Person, dass sie bereut hat und diese Sünde nicht noch einmal machen möchte. Dann darf man dieser Person Zakah geben, um ihre Schulden zu begleichen. Und dann ist es eine Unterstützung seiner Rechtschaffenheit und nicht mehr eine Unterstützung in Sünde. Die siebte Kategorie von Menschen, denen man Zakah geben darf, ist fi sabilillah, auf dem Weg Allahs, auf Allahs Weg, oder auf dem Pfad Allahs. Und zwar, dass man denjenigen, die kämpfen im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel freiwillig kämpfen, dass man ihnen Zakah gibt. Wenn sie nicht sowieso schon Gehälter bekommen von dem islamischen Staat. Denn in einem islamischen Staat, wenn sie eine Armee haben, dann kann es ja sein, dass diese Soldaten Geld bekommen, Gehälter bekommen. Dann diese Personen, die haben ihre Gehälter schon bekommen. Aber wenn sie das freiwillig machen und sie keine Gehälter bekommen, dann darf man ihnen auch Zakah geben. Und Sabilullah, der Pfad Allahs, ist hiermit gemeint der Dschihad. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und manche Freunde von Imam Abu Hanifa rahimahullah waren der Ansicht, dass Sabirullah gemeint ist jede Art von guter Tat. Weil es der Pfad Allahs, man kann es verstehen als Dschihad, aber man kann es auch verstehen als jede Art von guter Tat, durch die man Allah also näher kommen kann. Denn man befindet sich auf dem Pfad Allahs, egal welche gute Tat man tut. Und die Mehrheit der Ulama haben das verworfen, weil ganz einfach Allah subhanahu wa ta'ala hier eine Aufzählung gemacht hat. Er sagte, Sadaqat oder Zakah gab es nur geben, darf es nur geben für die Armen, Bedürftigen, diejenigen, die damit beauftragt sind, das also einzusammeln, dann deren Herzen gewinnen werden soll, gewonnen werden soll, dann die Sklaven, dann die Verschuldeten, und dann sagt er, fi sabilillah, und dann sagt er, und dem Sohn des Weges. Und sie haben gesagt, in der arabischen Sprache ist es nicht bekannt, dass ein allgemeiner Begriff zwischen zwei speziellen Begriffen vorkommt. Und das heißt, vorher kamen 6 spezielle Fälle und dann soll ein allgemeiner Fall kommen, Sabirullah, wo alle drin sind und dann kommt wieder ein spezieller Fall. Das würde, haben sie gesagt, widerspricht der Klarheit des Koran. Und deswegen in diesem Fall bedeutet Sabirullah, wie man es auch meistens versteht, als der Dschihad und nichts anderes. Und sowieso ist ja auch, wenn das der Begriff allgemein wäre, dann wären die anderen 7 Kategorien auch da alle schon drin. Dann müsste man nicht diese Auflistung machen. Deswegen haben die Mehrheit der Ulama gesagt, dass dieser Sabirullah ist hier gemeint, der Dschihad im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja, inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilih. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen. Und er sagte, waqatilu fi sabilillah, und kämpft auf dem Pfad Allahs. Das ist, und deswegen ist es meistens in den Texten des Koran oder in der Sunnah, wenn es heißt sabilullah, dann ist damit gemeint der Dschihad. Und nichts anderes damit gemeint. Na. Insofern darf man diesen Leuten Zakat geben, weil Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt hat. Die 8. Kategorie und letzte Kategorie von Menschen, denen man Zakat geben darf, ist Ibn Sabil, der Sohn des Weges. Der Sohn des Weges. Und der Sohn des Weges, damit ist gemeint jemand, der auf einer Reise ist und der unterwegs, ihm ist sein Geld ausgegangen und er kann deswegen nicht mehr nach Hause reisen. Oder er kann nicht mehr weit, also er ist nicht, weder kann er nach Hause reisen, noch kann er zu dem Ort weiterreisen, wo er eigentlich hingehen wollte. Das nennt man Sohn des Weges. Und dieser Person ist man verpflichtet, gegenüber ihn aufzunehmen. Und man darf dieser Person auch Zakat geben. Na. Und nach manchen Ulama gibt man dieser Person so viel Zakat, bis sie zu dem Ort hinkommt, wo sie hinkommen wollte, und nach manchen und anderen Ulama, was sicherer ist, ist, dass man ihm nur so viel Geld gibt, wie er wieder nach Hause kommt. Und offensichtlich ist darin ein Unterschied. Offensichtlich ist darin ein Unterschied. Denn man ist verpflichtet, ihm zu helfen, und Zakat darf man ihm so viel geben, dass er wieder nach Hause reisen kann. Und nicht zu seinem Zielort. Das ist nicht damit gemeint. No. Allerdings gibt es dafür eine Voraussetzung. Und zwar muss die Reise mubah sein, erlaubt gewesen sein. Denn wenn die Reise nicht erlaubt gewesen ist, und es eine Reise war, in der er irgendwie sündigen wollte durch diese Reise, zum Beispiel hatte ihm sein Vater verboten zu reisen und er ist trotzdem gereist, dann so einer Person braucht man keinen Zakat geben oder darf man keinen Zakat geben. Und es muss eine erlaubte Reise gewesen sein oder eine Pflichtreise gewesen sein. Erlaubte Reise wie zum Beispiel Tijara, Handel treiben, oder eine Pflichtreise wie zum Beispiel die Hajj. Wie zum Beispiel die Hajj. Na. Wenn aber wieder eine Person eine Reise angegangen ist, die verboten war und jetzt Ibn Sabil geworden ist, weil ihr das Geld ausgegangen ist unterwegs, und die Reise war ja verboten, und dann habe ich gesagt, darf man dieser Person keinen Zakat geben. Aber hier gilt wieder das Gleiche. Wenn man weiß, dass die Person bereut, dass sie gesündigt hat und möchte nicht mehr sündigen und möchte sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwenden, dann gibt man dieser Person Zakat, damit sie wieder nach Hause kehren kann. Ansonsten nicht, weil ansonsten würde man ihr Zakat geben, dass sie die Sünde noch weiterhin macht. Was offensichtlich nicht erlaubt ist. Und wenn der Ibn Sabil, der Sohn des Weges, oder der Kämpfer, oder der Verschuldete, oder der Sklave, der sich freikaufen möchte, mehr Geld bekommen hat, als ihn, als er eigentlich bräuchte. Wie viel waren das? Ibn Sabil, der Kämpfer, der Verschuldete, der Sklave, der sich freikaufen wollte. Na, wenn einer von diesen mehr Zakat bekommen hat, als ihm eigentlich zusteht, also mehr als er gebraucht hat, dann muss er es zurückgeben. Denn ihm wurde das Geld nicht gegeben, weil es ihm gehört, sondern ihm wurde es gegeben, weil er einer von diesen Kategorien gewesen ist. Und sobald er nicht mehr zu diesen Kategorien gehört, darf er dieses Geld vom Zakat nicht mehr annehmen. Na. Und liebe Geschwister, was man auch wissen sollte ist, dass man Zakat zahlen darf. Wenn man Zakat zahlt, muss man es nicht auf 8 Kategorien verteilen, sondern man darf sein gesamtes Zakat einer einzigen Kategorie geben. Oder auch sogar einer einzigen Person geben. Und der Beweis dafür, dass man es einer einzigen Kategorie geben darf, ist die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn nichts geht in dieser Religion außer Beweisen. Er sagte in Surat al-Baqarah, Vers 271, وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Wenn ihr sie aber verbergt, die Almosen, wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und der zweite Beweis ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn in den Jemen schickte, dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Mache ihnen kund, dass Allah ihnen eine Sadaqa zur Pflicht auferlegt hat, die von ihren reichen Menschen genommen wird und ihren Armen gegeben wird, den Fuqara. Er hat nur diese eine Kategorie erwähnt in diesem Hadith. Des Weiteren ist es erlaubt, wie ich gesagt habe, nur einer einzigen Person Sadaqa zu geben. Wie im Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Banu Zuraiq beauftragt hat, dass sie ihre Sadaqat Salama ibn Sakhr geben sollen. Und der Hadith ist bei Ahmad al-Tirmidhi und bei Sahih ibn Khuzaima. Und der Hadith ist Sahih. Und insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beauftragt, dass nur einer Person Sadaqa gegeben wird von verschiedenen Menschen, und deswegen ist das erlaubt. Na. Und das ist ein Beweis dafür. Und liebe Geschwister, es ist mustahab und besser und noch lobenswerter, wenn man Sadaqa und Zakat denjenigen gibt, die mit einem verwandt sind. Und zwar denjenigen, gegenüber denen man nicht verpflichtet ist, ihren Unterhalt zu bezahlen. Denn logischerweise, wenn ich verpflichtet bin, jemandem seinen Unterhalt zu zahlen, und ich gebe ihm dann von meinem Zakat, dann habe ich mir in Wirklichkeit mir selbst Zakat gegeben. Na, logischerweise. Ich muss ihm 100 Euro jeden Monat geben, und jetzt kommt Zakat, jetzt gebe ich ihm 50 oder 100, dann brauche ich gar nichts mehr geben. Nee, das ist nicht erlaubt. Aber wenn es jemand ist, dem man keine Sadaqa geben, Entschuldigung, wenn es jemand ist, gegenüber dem man den Unterhalt nicht zahlen muss, und wir werden inshallah beim nächsten Mal sehen, wem man seinen Zakat nicht geben darf, nachdem wir heute kennengelernt haben, wem man Zakat geben darf. Wenn man das richtig macht, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der bei Tirmidhi, Ibn Majah und Abu Dawud und An-Nasa'i ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sadaqatuka ala dhil qarabah sadaqatun wa silah. Er sagte, deine Sadaqa, den du denjenigen gibst, die mit dir verwandt sind, ist erstmal eine Sadaqa und zweitens ist eine Sila. Das heißt, du versuchst dadurch oder du erreichst dadurch Verwandtschaftsbande. Du pflegst dadurch die Verwandtschaftsbande. Und wir wissen, dass das Verbinden der Verwandtschaftsbande ist ein Grund dafür, dass man ins Paradies eingehen wird. Na, und deswegen ist es lobenswerter, wenn es zwei arme Menschen gibt, denen man Zakat oder Sadaqa geben möchte, dann gibt man es nur denjenigen Personen, dann soll man es derjenigen Person geben, der man verwandt ist. Der man verwandt ist. Na. Und beim nächsten Mal, inshallah, lernen wir dann diejenigen Kategorien von Menschen kennen, die denen man Zakat nicht geben darf, die auch ausführlich erwähnt sind in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah weiß immer am besten Bescheid. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.